Gabelbissen. So kocht Österreich. Servus und herzlich willkommen zu Folge 134 des Gabelbissen Podcast. Wie vielleicht schon an der Akustik vernommen habt, klingt es heute ein bisschen anders, oder? Ja, das hängt damit zusammen, da ich quasi im Gabelbissen Außenstudio bin, könnte man zumindest so sagen. Ich bin momentan gerade dienstlich unterwegs und da ich ja normalerweise immer auf einem Mittwoch den Gabelbissen aufnehme, weil mir das einfach am besten zeitlich passt und ich aber an dem Mittwoch nicht zu Hause bin, ja, habe ich mir gedacht, nehme ich ein Aufnahmegerät mit und spreche das Ganze einfach im Hotel ein. In der heutigen Folge möchte ich euch wieder einmal in die Bundeshauptstadt entführen und da möchte ich euch dann etwas Süßes vorstellen, nämlich den klassischen Polsterzipf. Was ist denn das jetzt genau? Also wie ich vorher bereits erwähnt habe, es kommt aus Wien, somit ist es eine Wiener Süßspeise. Und ganz streng genommen ist es eigentlich ein frittiertes Gebäck. Heutzutage wird das Ganze aber auch gern eher kalorienarm zubereitet und da wird es klassisch im Backrohr gebacken. Es besteht im Wesentlichen aus Mürb oder auch Blätterteig und von der Form her ist es dreieckig. Und durch das Aufblähen beim Backen erinnert das Ganze eben, weil es so eine dreieckige Form hat, dann an einen Polsterzipf. Wer jetzt nicht genau weiß, was ist ein Polsterzipf, das ist die Spitze von einem Polster, wo er vier davon hat. Wenn es ein eckiger Polster ist, beim Runden wird sie keinen Polsterzipf natürlich finden. Teilweise gibt es in modernen Varianten übrigens auch den Teig aus Topfen. Aber wie gesagt, das ist nicht die klassische Variante. Diese Tascherl werden übrigens gefüllt, und zwar mit Marmelade. Wer hier ganz klassisch unterwegs sein möchte, der füllt das Ganze mit Ribisel und, um es ganz korrekt zu sagen, mit roten Ribiseln, also mit roter Ribisel-Marmelade natürlich. Wer für meine deutschen Hörer, die rote Ribisel wären die roten Johannisbeeren. Aber Polsterzipf gibt es im Endeffekt auch mit anderen Füllungen, da kommt es dann ganz auf den persönlichen Geschmack an. Man kann es mit Cranberries füllen, mit Preiselbeeren füllen, mit Marillenmarmelade füllen. Ja, das ist dann mehr oder weniger eurem Geschmack überlassen. Aber wie gesagt, original wird das Ganze mit Ribiselmarmelade gefüllt. Es gibt übrigens auch eine Variante, die ist nicht gefüllt und die nennt man dann Hasenödel. Die sieht aber auch anders aus. Der Name kommt ja nicht von irgendwo. Und zwar sind die eher länglich und haben halt so eine Einbuchtung. Und das Ganze erinnert somit an die Ohren des Hasen. Diese werden übrigens, und das habe ich besonders spannend gefunden, teilweise auch als Beilage zu etwas gegessen. In manchen Gebieten von Österreich werden die Hasenödel übrigens auch als Schifferl bezeichnet. Ich habe vorher erzählt, dass das Ganze frittiert wird. Und zwar ganz traditionell, wenn man es machen möchte, damit es auch schnell ausgiebig ist, in Schmalz. Wirkt sich natürlich auch auf den Geschmack aus, positiv natürlich. Heutzutage werden die Polsterzipf aber auch mit Öl frittiert, was bekömmlicher ist, was auch gut schmeckt, aber ja, mit Schmalz ist es halt einfach am besten. Zum Schluss wird dann der Polsterzipf noch mit Staubzucker bestreut und dann kann er auch schon gegessen werden. In seltenen Fällen wird Polsterzipf als Hauptspeise serviert. Aber ich sage mal, eher bekommt man den als Dessert oder so als kleines Gebäck zum nachmittägigen Kaffee oder was auch immer. Teilweise wird der Polsterzipf auch als Diät- oder Fastennahrung angepriesen. Da gibt es eigene kirchliche Kochschulen, die den Polsterzipf eben für Fastenzwecke verwenden. Geschichtliches gibt es jetzt nicht so viel zu sagen über den Polsterzipf. Die genaue Geschichte, da ist nicht wirklich viel bekannt drüber. Der Ursprung könnte, man geht mehr oder weniger davon aus, das Bäuerliche sein. Aber wirklich konkret kann man es leider nicht ermitteln. Was man definitiv sagen kann, zu Zeiten von Erzherzog Johann wurde im Kochbuch einer gewissen Anna Plochel erstmalig das Rezept für Wiener Polsterzipf niedergeschrieben. Unabhängig davon und konnte man auch Rezepte in alten und leider nicht datierten Kochbüchern aus Oberösterreich finden. Wenn das interessiert, die liegen auf im Oberösterreichischen Landesmuseum und bei denen weiß man nicht, ist es jetzt vor Erzherzog Johann Zeit oder kommt es erst danach. Das ist bei denen schwierig zu sagen. Darin findet man übrigens auch ein Rezept vom Hasenöhrl. Ja, 1926 nahm der Polsterzipfer mehr oder weniger Einzug in das Standardwerk der Wiener Küche, nämlich dem Kochbuch Die Wiener Küche. Ich möchte in der heutigen Folge auch mal ein bisschen Warenkunde wieder machen und zwei Sachen vom Polsterzipf etwas genauer vorstellen. Wobei, eins ist Warenkunde und beim anderen geht es um eine Tätigkeit. Fangen wir mit der Warenkunde an und da schauen wir uns mal den Mürbeteig genauer an. Mürbeteig oder auch nur Mürbeteig genannt, ist ein Teig ohne jegliches Backtriebmittel. Er besteht im Wesentlichen aus Mehl, Fett, Zucker oder Salz. Letzteres ist halt abhängig, was man damit machen möchte. Wie man was Bekanntes machen, wird man halt eher weniger Zucker reingeben, dafür halt Salz. Es gibt aber auch noch andere Rezepte, die zusätzlich noch Gewürze oder teilweise auch Eier verwenden. Benutzt wird der Mürbeteig für Tortenböden, für Kekse, für Polsterzipf, aber es gibt auch Mürbeteigstrudel und noch einige andere Sachen mehr. Aus Tortenboden wird er deswegen gerne verwendet, da wenn zum Beispiel jetzt oben Cremen sind oder Früchte oder so, der sich nicht so vollsaugt mit Flüssigkeit und man das Stück Torte dann wesentlich leichter von der Platte runternehmen kann, als wenn es jetzt ein eher, wie soll man sagen, feuchterer Teig wäre. Die Zubereitung ist im Grunde einfach, doch gibt es ein paar Sachen, auf die man durchaus Acht geben sollte. Wichtig ist einmal die Temperatur des Fetts. Auf die sollte man besonders Acht geben, denn es darf nicht zu warm sein, aber auch nicht zu kalt. Das Fett soll geschmeidig sein, aber nicht zu hart. Und auch die Menge ist entscheidend, beziehungsweise auch die Dauer des Knetens. Knetet man das Ganze zu lange oder auch zu viel, wo das Fett dann wieder wärmer wird, wird dann der Mürbeteig brandig, heißt das. Anders gesagt, er wird bröselig, der zerfällt, weil sich Mehl und Fett wieder trennen und den kann man im Grunde dann eigentlich nicht mehr wirklich verwenden. Wenn man alles richtig gemacht hat, es ging jetzt alles ein bisschen hochtrabend, ich weiß, aber wenn man das Fett, zum Beispiel die Margarine oder auch Butter, wenn man möchte, einfach ein bisschen rausstellt und leicht temperieren lässt, also vom Kühlschrank rausholt, ist das alles kein Problem. Es soll halt nicht wirklich warm sein, dass es zerfließt, aber auch nicht zu kalt sein. Also, wie gesagt, klingt komplizierter, als es eigentlich ist. Wenn ihr dann, wie gesagt, den Teig zubereitet habt, dann gebt es am besten in den Kühlschrank, wenn ihr nicht gleich weiterverarbeiten wollt. Und ihr könnt da drinnen übrigens auch ein paar Tage drinnen lassen, da ist nämlich haltbar. Zumindest, wenn ihr das klassische Rezept davon macht. Wenn es mit Ei ist, würde ich das ehrlich gesagt eher mit Vorsicht genießen. Was beim Ausrollen des Mürbeteigs übrigens markant ist, er zieht sich nicht zusammen. Wir denken zum Beispiel, wenn wir jetzt einen Germteig ausrollen, der zieht sich ja gern wieder zurück. Beim Mürbeteig haben wir das Ganze nicht, der bleibt so, wie er eben ausgerollt wird. Eine kleine Faustformel gibt es auch, die ich euch mitgeben möchte, nämlich das 1-2-3-Verhältnis beim Mürbeteig. Das heißt, um einen guten Mürbeteig zu machen, verwendet ihr ein Teil Zucker, zwei Teile Fett und drei Teile Mehl. Dann die Menge entscheidet natürlich dann, wie viel ihr es machen wollt. Also wenn wir 600 Gramm Mehl verwenden, brauchen wir 300 Gramm Fett und 100 Gramm Zucker. Eine spezielle Variante vom Mürbeteig wäre übrigens der Linzer Mürbeteig. Näheres zu dem gibt es aber in der Folge über die Linzer Torte. Die verlinke ich euch dann noch in den Shownotes, wenn ihr die noch nicht kennt oder ihr vergessen habt. Ja, und eins noch übrigens, Spekulatius, die kennt ihr doch sicherlich alle und ja, kann man auch schon wieder kaufen in den Geschäften. Die sind auch eine spezielle Variante des Mürbeteigs. Und das Zweite, was ich euch vorstellen möchte, das wäre eine Tätigkeit, die eben mit dem Polsterzipf zusammenhängt, nämlich das Frittieren. Frittieren wird auch gern als Backen oder Herausbacken bezeichnet. Es ist irgendwie eine Mischung aus Kochen und Braten, würde ich sagen. Die Speise wird im Fett schwimmend gegart und bedingt durch die wesentlich höhere Temperatur, also wie wir es beim Kochen haben, wir reden davon 140 bis 190 Grad so im Schnitt, erhalten wir nämlich auch den Effekt des Anbratens. Das heißt, ich habe auf der einen Seite eine knusprige Kruste und teilweise auch Röstaromen. Ja, und gepaart mit der gleichmäßigen Erhitzung, weil das eben da in einer Flüssigkeit badet, haben wir auch den Effekt des Kochens dabei. Sprich, das wird auch durchgegart. Und wie funktioniert denn das Ganze jetzt? Grundsätzlich wird das Fett oder Öl, das wir eben verwenden wollen, bis kurz vor dem Rauchpunkt erhitzt. Das ist bei einigen Ölen wirklich sehr, sehr hoch. Nehmen wir zum Beispiel mal raffiniertes Erdnussöl heran. Das geht erst ab so 230 Grad Celsius los, also da fängt es dann zu rauchen an. Kaltgepresstes Olivenöl, das hat einen Wärmepunkt von 190 Grad. Also ihr seht, das ist schon mal wesentlich niedriger angesiedelt. Butterschmalz, und das wusste ich auch nicht, das ist eher oben angesiedelt. Das hat den Rauchpunkt bei 205 Grad. Wenn wir die ideale Temperatur erreicht haben, kommt das gar gut hinein. Aber Achtung, da solltet ihr wirklich darauf Acht geben, dass ihr die ideale Temperatur erreicht. Würdet ihr das nicht machen, kühlt das Fett zu sehr ab, was wiederum zur Folge hat, dass die Speise sich mehr oder weniger mit dem Fett ansaugt. Ja, das wollen wir natürlich nicht haben, weil da haben wir dann genau das erreicht, was wir nicht wollen. Wir haben eine ordentlich deftig fette Speise. Würde man nämlich korrekt frittieren, ja, bei der richtigen Temperatur, wird das gar nicht so fettig, wie man vielleicht glauben mag. Das kommt daher, dass sich relativ rasch eine Kruste bildet und somit ist es für das Öl, für das Fett nicht möglich, in die Speise einzudringen. Nebenbei entsteht im Gargut auch noch ein Wasserdampf, der mir den nach außen treibt, und diese Kombi von dem heißen Fett rundherum oder auch halt außen und dem Wasserdampf bringt quasi, dass das gart und brät zur gleichen Zeit. Die Temperatur sollte aber auch nicht zu hoch sein. Abhängig nämlich vom Fett oder Öl, das ihr verwendet, entstehen dabei giftige Stoffe, zum Beispiel das hochgiftige Azrolein. Das ist wirklich sehr, sehr giftig. Aber auch andere nicht so starke Gifte entstehen dabei. Zusätzlich gibt es aber auch noch andere Nebenprodukte. Und davon stehen einige wieder einmal unter Verdacht, krebserregend zu sein. Ja, und nicht alles kann übrigens frittiert werden. Primär werden Speisen herangezogen mit viel Stärke, zum Beispiel Erdäpfel, wir wissen es ja von den Pommes frites. Und ja, man sollte auch darauf achten, dass das Gargut nicht zu groß bzw. zu dick ist. Ansonsten wäre die Garzeit zu lang und das hätte wieder mal etwas Negatives, nämlich die Kruste wäre verbrannt, aber innen ist das Ganze noch roh. Das wollen wir ja auch nicht haben. Und ein Tipp vielleicht noch, achtet immer darauf, dass das Gargut so trocken wie möglich ist. Denn würde es Wasser haben, also wäre es zu feucht, würde das Wasser das Öl wieder zu stark runterkühlen, beziehungsweise wenn was Wasser reinkommt, dann heißt es Fett, das spritzt wie verrückt und genau das wir ja auch nicht haben. Also da immer schön vorher trocken tupfen und ja nichts zu Nasses in das Frittierfett geben. Ich würde sagen, das war ja schon wieder mal ein ganz schöner ordentlicher Teil an Theorie und somit würde ich sagen, gehen wir jetzt zum Rezept der heutigen Folge über. Und da, wie könnte es auch anders sein, gibt es natürlich Polsterzipf. Und bei dem Rezept möchte ich euch eine bisschen modernere und relativ einfache Variante präsentieren, die man wirklich gut und schnell zu Hause nachmachen kann. Für ein schönes Blech Polsterzipf benötigen wir eine Rolle Blätterteig, ein Ei, 4 Esslöffel Preiselbeerkompott oder alternativ rote Ribiselmarmelade und eventuell 2 Esslöffel geschälte und gehackte Mandeln, ja, und last but not least noch Staubzucker. Im ersten Schritt, und das ist wirklich leicht, müssen wir zunächst einmal den Blätterteig aufrollen, also aus der Verpackung nehmen und schön aufrollen. Danach schlagen wir das Ei in eine Schüssel hinein und versprudeln das Ganze. Den Blätterteig schneidet man im Anschluss dann in kleine Quadrate. Von der Größe her, damit ich orientieren könnt, sagen wir mal so 5 bis 6 mal 5 bis 6 cm herum. Das Ganze bestreichen wir dann mit dem Ei und in der Mitte geben wir einen Klecks von unserem Kompott bzw. der Marmelade hinein. Wer möchte, das ist eben das Optionale, kann das Ganze noch mit Mandeln zusätzlich bestreuen. Muss jetzt wie gesagt nicht sein, aber es gibt dem Ganzen einen gewissen guten Geschmack. Und dann muss man es im Endeffekt nur mit so Dreiecken zusammenklappen. Die Ränder wirklich gut andrücken. Also nicht einfach nur zusammenklappen und das Wasser und die wirklich festmöglich zusammendrücken, damit es mehr oder weniger die beiden Teile des Blätterteigs zu einem werden. Und dann wird das Ganze nochmal zum Schluss mit Ei bestrichen. Ja, das Backrohr heizen wir jetzt einmal auf 200 Grad Celsius Oberhunterhitze auf. Und wenn wir die Temperatur erreicht haben, schieben wir die noch nicht fertigen Polsterzipf ins Backrohr hinein. Und da darf es dann so für, ja, ich sage mal 8 bis 10 Minuten in etwa verweilen. Man abhängt von eurem Backrohr, kann es auch ein bisschen länger oder vielleicht auch ein bisschen kürzer dauern. Ja, und dann war es das eigentlich schon wieder. Danach rausholen, am besten auf einem Gitter abkühlen lassen, weil zu heiß sollte man die auf keinen Fall servieren. Und kurz bevor es dann euren Gästen serviert oder euch selbst serviert, je nachdem, noch ein bisschen mit Staubzucker anstreuen und schon sind die wirklich ganz, ganz schnell in Polsterzipf fertig. Und ich finde, die sind total gut und ja, wenn mal überraschend Besuch kommt, die Zutaten hat man meistens zu Hause und kann das eigentlich, wie ich finde, relativ schön und schnell machen. Gut, dann würde ich sagen, komme ich zum Ende der heutigen Folge. Sollte es von eurer Seite aus noch Fragen zum Polsterzipf geben, wenn euch noch was interessiert oder wenn ihr euch nicht sicher seid, wie, was, wann, wo, könnt ihr mich natürlich wie immer jederzeit gerne kontaktieren. Ich sage dann wie immer vielen lieben Dank fürs Zuhören und viel Spaß beim Nachbacken. Bis zur nächsten Folge. Servus. Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Informationen zur aktuellen Sendung, Rezepte, kulinarische Beiträge und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme findet ihr unter gabelbissen.at.